maß ich nicht. Meinen Jesum las ich nicht, bis mich erst ein Angesicht wird erhöhen oder siegen. Meinen Jesum las ich nicht, bis mich erst ein Angesicht wird erhöhen oder segnen, wird erhöhen oder segnen. Segnen, wird erhöhen oder segnen.